ist die große Strafe. Niemand lässt ins Herz hinein. Vieles durch dich hat kein Gesicht. Auf deiner Spur seh ich dich nicht. Manches verblasst, vieles gehasst. Nur bald jetzt stehen, ich kann jetzt gehen. Niemand lässt ins Herz hinein. Niemand will der Letzte sein. Niemand trägt die große Strafe. Niemand lässt ins Herz hinein.